Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Oliver Gassner und wir haben heute den Marc Bottke hier. Wir reden mit ihm ausnahmsweise nicht über Selbstverteidigung, das ist sein zweites Hobby. Aber sein aktuelles, also sein Berufshobby ist Erwachsenenbildung. Und sein aktuelles Berufshobby ist KI in der Erwachsenenbildung. Und da wollen wir ein bisschen drüber reden. Aber vorher, jetzt habe ich natürlich schon viel zu viel verraten. Hallo Marc, wer bist du und was machst du? Ja, hallo Oliver. Erstmal herzlichen Dank für diese sehr freundliche und umschmeichelnde Intro. Wir haben uns kennengelernt, du und ich, vor einigen Jahren sogar schon über, ich glaube, Xing, hatten aber immer so nur so plätschernden Kontakt und haben uns dann tatsächlich in Singen in Hohenwiel bei einer Veranstaltung Bei so persönlich. einem linksgrün versifften, konspirativen Dings im Ratssaal der Stadt singen. Das hast du jetzt gesagt, ich würde das einfach mal so unkommentiert stehen lassen. Aber ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass du mir gleich super sympathisch warst. Und du hast ja immer so Menschen, die trifft man und dann weiß man nicht, was man redet. Und ich habe das Gefühl, dass wenn wir beide aufeinandertreffen, dann sprudelt es nur aus uns beiden heraus. Ja. Also das heißt, ich finde dich menschlich sehr interessant und auch arbeitstechnisch gibt es eine Menge Überschneidungen. Und daher bin ich sehr dankbar. Links versifft grüne Sachen, was erzählst du denn hier? Entschuldigung, eine Demokratieinitiative, der Staat Ja. gerade das Geld abgedreht hat in Ja. weiser Voraussicht auf das, Ja. was da kommen mag. Das ist leider richtig. Das wäre ein ganz eigenes Thema, aber Können wir ein vielleicht anderes müssen Mal wir mal drüber den reden, Marcel Oliver? einladen, mit ihm über Demokratie reden. Oh Gerne. Leute, ich muss die Brille wechseln. Ich hasse das bei dieser Brille. Die sitzt immer schief, egal was ich mache, so. Ich bin immer alle 2 Monate bin ich bei Pro Optik und die kennen mich schon mit Vor- und Nachnamen und sagen, na, ist es wieder so weit, dass die Brillen Also verbrennen. ich glaube, bei der Brille liegt es nicht daran, dass die schief ist, sondern es liegt daran, dass mein Kopfhörer immer im Weg ist. Nee, schau Ah, mal, die okay. sitzt doch schief. Die sieht schief, ja. Also Ja, und war beim Optiker und er deine hat gesagt, die linke. sitzt nicht schief. Ja. Aber warst du beim Optiker und hast ihm das gezeigt? Also ich gehe mit, Ja, ich ich habe. war beim Optiker, habe gesagt, die sitzt doch schief. Sagt er, nee, die sitzt nicht schief. Und dann bin ich wieder abgezogen. Also Naja, die andere egal. ist So, jetzt habe egal, ich halt egal, die gut. Brille auf. Das ist Das nicht ist die wieder Brille, aber ich sehe dich. Weltjemand. Sehe dich Perfekt, sehr gut, sehr trotzdem. gut, sehr gut. Also, Genau, also 53 bin ich. Ich komme ursprünglich aus Berlin, bin vor 17 Jahren nach Süddeutschland gezogen, um zu studieren und um mich arbeitstechnisch nochmal anders aufzudröseln. Und meine Ex-Frau kommt auch von hier unten. Ich habe es nicht bereut. Also auch wenn ich zweimal im Jahr in Berlin bin, könntest du mir dort mittlerweile ein Haus schenken. Natürlich ist es nett, Verwandte und Freunde zu besuchen, aber für mich ist Süddeutschland meine absolute kommt Wahlheimat. drauf an, wo das Haus ist, führe mich nicht in Versuchung, ey. Du, dann würde ich es verkaufen oder ich würde es vermieten, aber ich würde da mit Sicherheit nicht einziehen. Ganz Genau. ehrlich, also es ist schön und Ja. es ist sicherlich, also in jungen Jahren toll, Ja. um da irgendwie Party zu machen, aber aus der heutigen Sicht, ich habe 3 Kinder, ist es Ja, aber schon. manche Leute sagen auch mit Kindern und so weiter, ich verstehe das auch nicht. Berlin ist wirklich nett. Ich bin eher einmal im Jahr da, manchmal Ja. zweites Mal auch. Aber es ist schon, ich fühle mich da auch nie unwohl oder unsicher, obwohl ich da manchmal in komischen Ja, Stadtvierteln, komischen ja. Uhrzeiten zu Fuß unterwegs bin. Aber ja, ich weiß nicht. Es ist, ja, es gibt halt, ich glaube, es gibt einfach Berliner und andere. Also du Also scheinst ich ein bin bei anderer. dir. Also es gibt natürlich ein paar Sachen, was weiß ich, wenn du ins Hochpalast gehst, dann hast du ein riesiges Kino, das ist toll. Oder ich selber gehe total gerne in Escape Rooms. Und die sind natürlich in Berlin noch ein Ticken größer und ein bisschen größer aufgebaut so. Ja, aber ganz ehrlich, ich liebe Süddeutschland und also Stichwort Natur. Es heißt ja immer, Berlin ist die grünste Stadt Deutschlands. Und wenn dann jemand aus Berlin kommt und sagt, ja, du, deine Natur in Süddeutschland haben wir in Berlin auch, dann sage ich aus der heutigen Sicht, in Berlin habt ihr Bäume, aber keine Natur. Das ist ein Nein. Unterschied. Aber gut, ich will kein Berlin-Bashing betreiben. Genau. Ich bin So. dankbar, Und dass was ich bei machst dir du denn bin. so, wenn du nicht Nach die Berlin fährst. Bodenseenatur bestaunst? Genau. Also ich komm ursprünglich aus dem Gesundheitsbereich, habe vor vielen Jahren mal eine Ausbildung als Krankenpfleger gemacht, dann habe ich Psychologie-Management im Gesundheitswesen und Erwachsenenbildung studiert. Habe, wie du am Anfang gesagt hast, mich ganz lange mit Kampfsport und Selbstverteidigung beschäftigt, das auch viele Jahre unterrichtet. Jetzt gebe ich noch ab und zu Selbstverteidigungskurse und mein Hauptfokus liegt in meiner Arbeit als Dozent, Trainer und Supervisor im kommunikativen und deeskalativen Bereich. Sehr schön. Meine Frau hat erzählt, du hast bei Ihnen im Unternehmen was zu. Wie war das Team? Teamberatung oder so, so Ja. gegenseitig Dings, solche Dinge machst du, ne? Genau. So, und jetzt hast du bei unserem letzten Gespräch, hast du eben erzählt, du denkst gerade über das Thema KI in der Erwachsenenbildung nach und fummelst da gerade an diversen Dingen rum. Lass uns doch mal, erzähl doch mal, was dir da so auffällt, was vielleicht die offensichtlichen, was vielleicht die weniger offensichtlichen Arten sind, wie man das so einsetzen kann. Genau, also rumfummeln ist richtig. Ich muss gestehen, ich habe mich relativ lange davor gedrückt, weil ich das so dachte, so braucht man eh nicht. Und habe dann irgendwann mitbekommen, dass relativ, also dass Stadtverwaltungen anfangen mit KI zu arbeiten. Und dann dachte ich, bin ich aufmerksam geworden und habe dann natürlich, wie die meisten von uns, mich erst mit ChatGPT angefangen, so ein bisschen zu beschäftigen und die Prompts und die man eingeben kann. So, und welchen Nutzen ziehe ich für die Erwachsenenbildung drauf? Also ich gebe dir ein ganz banales Beispiel. Ich bin ab und zu mal in Männergruppen mit Männern, die eine kognitive Einschränkung haben, also eine geistige Behinderung. Und dann geht es ums Thema Selbstbehauptung und Männergeschichten. So. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe einen Text, meinetwegen auch einen wissenschaftlichen Text zu irgendeinem Inhalt, sei es von, gut, das ist jetzt nicht wissenschaftlich, aber dass du sagst, Zivilcourage, Verhaltensmöglichkeiten. Und dann schmeißt du den Text in ChatGPT rein und sagst, schreib mir den doch bitte mal um auf ein Niveau, dass das jemand lesen kann mit einer kognitiven Einschränkung. Da macht so und dann ist der Text modifiziert. So, also das heißt, mein Einstieg in die KI war eigentlich zu gucken, wie kann ich Texte zusammenfassen und für bestimmte Gruppen nutzen oder dass ich sage, ich habe hier sowieso schon ein fertiges Schulungskonzept. Stichwort Deeskalation von Menschen mit Publikumsverkehr. Und dann schmeißt du das ChatGPT rein und sagst, ich habe jetzt hier heute Leute, die aber spezielle Anforderungen haben, weil sie was weiß ich in der forensischen Psychiatrie arbeiten. Was kommt noch mit dazu? So. Der Vorteil ist, wenn du dich in der Materie auskennst, dann ist es eine unheimliche Hilfe. Der Nachteil ist, wenn du dich nicht in der Materie auskennst, natürlich macht ChatGPT noch Fehler, dass es sein kann, dass Unsinn geschrieben wird. Also man muss die Sachen immer noch kontrollieren. Klar. Ich habe auch mal in der Psychiatrie gearbeitet, sodass ich als Beispiel dann gewisse Ideen habe, dass ich mir sage, okay, das sehe ich jetzt nicht so oder das finde ich gut. Aber sprich, also ein großer Einstieg ist zu gucken, inwieweit kann ich mit der KI in der Erwachsenenbildung Schritte vereinfachen. Ja, oder selbst du hast mir dieses Programm Calendly empfohlen, womit man Termine weitergeben kann. Das habe ich heute Vormittag, bevor wir jetzt dieses Meeting haben, habe ich es gleich mal geschwind ausprobiert und habe mir so ein kostenloses Konto erstellt. Und jetzt schaue ich. Also das ist diese ganze Idee mit KI und Erwachsenenbildung ist für mich Try and Error. Ja, also wird es angenommen. Oder woran ich gerade, aber du, ich kann auch, ich sabbel und sabbel und sabbel, du kannst mich auch gerne Nee, unterbrechen. also mit einer der ersten Talks in dieser Reihe, ich weiß gar nicht, ob sie da auch schon so hieß, war, dass ich mit Leuten an Hochschulen geredet habe. Es waren, glaube ich, zwei Profs und ein, wie hießen das, wie heißt das, Edutech, ein Edutech-Experte, also sozusagen Technologie in der Bildung. Und das ist ja schon interessant, auch wenn ich das jetzt angucke, meine Kinder, also einerseits haben sie natürlich während der Pandemie zum Teil noch Schule gehabt, aber auch schon Uni. Und wie die dann operieren, ne? Dass sie dann sagen, ach, Vorlesung wird eh aufgezeichnet, die gucke ich mir später an oder ich ziehe mir hier die Slides und annotiere die dann in meinem GoodNotes und solche Dinge, ne? Also so Sachen, wo. Ja, bei uns gab es nicht mal Slides. Ne? Ich habe noch 17 Seiten mitgeschrieben, zwar in Ja. großer Schrift verteilt Und auf wir der waren noch in Tafel. der Bibliothek, lieber Oliver, um uns Bücher aus der Bibliothek auszuleihen. Echt? Ja. Ja, wir haben die Dinger dann sogar kopiert und Ja. manchmal sogar die Aufsätze gelesen. Definitiv. Ja. Ja, Also. also manchmal frage ich mich, wie wir das damals überhaupt gemacht haben. Aber wie auch immer. Da tut sich ja wirklich eine ganze Menge und die Frage ist halt immer, also gerade heute kam jetzt wieder, habe ich wieder was gehört in den USA, glaube ich, dass allein mindestens 30, nee, jetzt habe ich die Prozentzahl, aber die Schüler machen einfach ihre Hausaufgaben mit KI, ja. Und jetzt ist halt immer die Frage, also wo, also eben so wie du sagst, wenn ich Ahnung habe und merke, wenn das Ding Unsinn verzapft oder auch nur einen kleinen Dreher drin hat. Also ich habe festgestellt, wenn ich meine eigenen Texte von dem Ding zusammenfassen lasse, weil manchmal schreibst du was und denkst, ja, One-Pager wäre irgendwie cooler, dann würde der Kunde das vielleicht auch lesen. Dann sagst du halt, fass mal zusammen Genau, exakt. oder so und so Genau, anschauen. aber du liest es halt und weißt, Und eben, haut es genau, in und deinen dann liest du es und Arbeitskontext denkst, hin oder nicht? hä? Ja, Genau. hä? Denkst du dann? Das habe ich aber anders geschrieben. Ne? Genau, Und und jetzt kommen wir, glaube ich, auf den wichtigsten Punkt, Oliver. Dieses, also, ne, es gibt ja zwei Sachen. Das eine ist, wie wende ich die KI quasi vor Ort bei den Leuten an? Und jetzt sind wir ja erstmal dabei, wie nutze ich es für meine Arbeit in der Erwachsenenbildung zur Vorbereitung? Und ich sage dir ganz ehrlich, Oliver, ich bin froh, dass ich reinwachsen durfte in die ganze Geschichte. Ich bin froh, dass ich die Dinge von Pike auf gelernt habe ohne KI, weil es ist natürlich absolut verführerisch. Verstehst du, sich hinzustellen und ich, wenn ich an Schulen bin, auch gerade an Gymnasium, Abitur, die Lehrer schlagen die Hände über den Kopf und die Lehrerinnen, weil sie einfach sagen, die arbeiten nur noch damit und dann lernen sie die Sachen alle nicht. Und das ist natürlich die ganz große Gefahr, dass du die KI dazu nutzt, sage ich jetzt mal, ohne sich Inhalte anzueignen, die Sachen verbreitest. Und das ist natürlich dieses, also ich finde es gut als Unterstützung, ja, also genauso wie ich sage, ich nutze einen Taschenrechner als Unterstützung, habe aber den Dreisatz mal gelernt, ja, oder kenne die vier Grundrechenarten, oder die binomischen Formeln oder völlig Wurst und so in anderen Punkten auch. Und das ist, glaube ich, eine Sache, wo ich nicht weiß, wo stehen wir in 20 Jahren. Ja, also, weil Habe es ich gibt. jetzt kürzlich mal wieder gesehen, hat eine die binomische Formel angewendet und ich dachte, ach so geht Ja, nein, aber man hat sie zu, also ich bin auch, Mathematik war nie so meins, aber wir haben sie zumindest mal gehört, will ich damit sagen. genau, also ich würde, könnte es wahrscheinlich nachlesen und so. Ich weiß, ich habe meine Mathearbeit von der 7. Klasse, habe ich gedacht, ich schreibe die mal, ne? Ich hole mir die vom Lehrer und schreibe parallel zu den Schülern, setze Ja. die in die Lehrerbibliothek und schreibe die mal mit. Ja, damals in meinem Ja, ersten ja, Leben als ja. Lehrer. Oder in meinem zweiten vielleicht. Ich hab nach einer Viertelstunde habe ich halt gesehen, dass mir einfach, da ging es eigentlich nur um das Zusammenfassen komplexer Terme in irgendwelche einfacheren Formen, die man dann gut rechnen kann. Und da habe ich schon gemerkt, mir hat die Übung, ich hätte mir das halt vorher mal angucken müssen, was die da gemacht haben, hätte das mal üben müssen, damit ich das überhaupt wieder sehe, wie das geht. Also das heißt, es fehlt einem gar nicht so sehr das Wissen, dass man eigentlich wissen sollte, wie das geht, aber es fehlt einem auch die Übung, das zu Praxis, tun. ja, na klar. Ich glaube, dass wenn du eben nicht dauernd Texte schreibst oder Texte, komplexe Texte verstehst, dass du dann auch nicht mehr merkst, wenn der komplexe Text sozusagen, wenn der komplexe Text abweicht von dem, was die Zusammenfassung sagt. Ja. Aber Oliver, ich glaube, das ist ja auch ganz normal. Oder nimm mal SPSS aus dem Studium. Ne? Also, dass du sagst, den Code gut kann man wahrscheinlich mittlerweile auch über ChatGPT generieren. Das wusste ich vor ein paar Jahren mal. Aber wenn du mich heute fragen würdest, wie funktioniert das, würde ich sagen, muss ich nachgucken. Das So, Lustige also war, nochmal. eine Anekdote zu SPSS. Ich habe in der Benutzerberatung der Uni gearbeitet Ui. und dann kamen immer die Psychologen an und meinten, ich brauche mehr Speicherplatz auf dem Zentralrechner. Ja, also Okay. wir reden wirklich von den Zeiten, wo noch niemand einen Rechner zu Hause stehen Ja. hat. Kaum jemand, sagen wir es mal so, kaum jemand. Und dann haben wir denen den Speicher verdoppelt und dann kamen sie wieder, nee, ist schon wieder vollgelaufen. Dann haben wir irgendwann gesagt, es kann nicht sein. Dann habe ich gesagt, zeig mir mal den Code. Und ich konnte kein SPSS. Dann habe ich so geguckt und habe gesagt, schau mal, da fehlt ein Strichpunkt am Ende oder irgendwas am Ende der Zeile war immer irgendwas. Ja, Und an ja. der Einstellung, und dadurch haben die eine Schleife erzeugt und haben natürlich immer den Speicher vollgeschrieben. Ja. Und als der zweite oder dritte kam, habe ich nur noch gesagt, nee, sie brauchen keinen Speicherplatz. Brauchen Wieso? nur einen Einfach voll. Dann sage ich, Strichpunkt. nein, Sie brauchen keinen Speicher. Sag dann, was, wieso? Dann sage ich, also Sie haben doch den Code ausgedruckt. Ja, klar habe ich den Code ausgedruckt. Ja, weil, wie gesagt, hatte ja niemand einen Rechner zu Hause und so weiter. Dann habe ich gesagt, her mit dem Code. Und ich so, da, bitte da machen. Das war sehr lustig. Genau, Auf das jeden meine ich. Und das Fall. ist aus der heutigen Sicht nicht mehr vorstellbar, wenn Nee, du es genau und aus nimmst. heutiger Sicht würde das praktisch, der würde sagen, nee, den Code hat ja die KI geschrieben, du bist ja nicht Genau, schlauer als die exakt, das ist der KI. Können Sie Punkt. überhaupt SPSS? Hätte ich Ja, gesagt, nein, genau. kann ich nicht, aber geben Sie mir Nein. den Code trotzdem. Nein, gebe ich nicht. Richtig, ja. Also vielleicht, also wie sagen wir so schön, Medienkompetenz. Also ich denke, dass man auch, wie heißt es früher, hieß es Abschreiben, heute heißt es Medienkompetenz. Aber Das war nicht schlecht, Ja. ne? Ja, Ich aber sehe es schon ist so, du wieder, hast recht. aber irgendwo Im habe ich es mal Prinzip ist es aufgeschnappt. so. Ja? Aber Medienkompetenz heißt eben auch, dass man den Schritt zurücktreten kann und sagen kann, okay, das ist jetzt das, was ich hier sehe, aber ich brauche halt die eigentliche Kompetenz, das zu machen, was ich die KI machen lasse, die brauche ich eigentlich trotzdem noch, weil sonst kann ich die nicht beaufsichtigen. Exakt. Und ich habe mal vor einer Weile hat ein Unternehmer was geschrieben gehabt, von wegen Homeoffice und so weiter. Und dann kamen wir irgendwie auf, also bei LinkedIn, da kamen wir irgendwie auf KI. Und da habe ich gesagt, naja, das wird ja noch eine Weile dauern, bis du deine Mitarbeiter abbauen kannst und die KI macht alles. Sagt, oh, na, wird relativ bald sein. Da sage ich, ja, aber dann wirst du noch kompetentere Mitarbeiter brauchen. Ist vielleicht weniger, aber du brauchst kompetentere, um die KI zu babysitten. Und da war er nicht mit mir einer Meinung und ich habe mir das gemerkt und werde ihn in 5 Jahren darauf ansprechen. Ja, Was also, passiert? ja, also Fällt ich. mir übrigens noch ein Punkt zu ein, Oliver, der mir persönlich auch gefallen ist. Also ich hatte ja vorhin im Gespräch gesagt, für mich ist es ein Universum und eine Revolution, die da auf uns zurollt. Und ja, auf der einen Seite ist es Zeitersparnis, aber ich gehe jetzt auch an Dinge ran, wo ich früher nicht rangegangen bin. Also wenn du jetzt zum Beispiel früher gesagt hast, okay, reden, ja, vor Leuten kein Thema, Schrift. Aber es ist halt so, lass ich stehen. So, und jetzt kommst du plötzlich in die Versuchung zu sagen, na ja, aber ich kann ja auch meine Texte optimieren lassen. Hätte ich vorher nicht gemacht. Oder ich sage, ich hätte mich mit einem Standardbild zufrieden gegeben. Heute sage ich, du kannst es vielleicht mit einer KI machen. Also das heißt immer, auf der einen Seite ist es eine große Ersparnis, aber auf der anderen Seite nimmt man sich auch Dinge an, die man halt vorher nicht gemacht hätte. Ja, oder wenn jetzt zum Beispiel ein Kunde sagt, ich hätte gerne ein Angebot, dann habe ich vorher ein standardisiertes Angebot genommen und heute individualisiere ich die Geschichten halt, weil ich sage, nimm noch das und das und das mit auf. Da sind wir wieder, ne? Also weißt du oder weißt du nicht. Und das wäre auch ein interessanter Punkt. Also ist es wirklich eine Zeitersparnis oder wird die Arbeit einfach nur detaillierter, umfangreicher und komplexer? Also zum Beispiel Calendly. Ja, natürlich ist es toll, ein Programm zu haben. Oder ich hoffe, dass es toll ist, wo ich Termine mit vergeben kann. So. Aber ich wäre früher nie auf die Idee gekommen, den Leuten die Möglichkeit zu geben, sich Termine bei mir selber zu buchen. So, also verstehst du als Beispiel. Und dann, Ja. oder ist es ja genau das Gleiche. Früher gab es nicht mal einen Anrufbeantworter. Du hast mich erreicht oder du hast mich nicht erreicht. Und heute kriegst du mich andauernd. Also ich will Ja, sagen, aber früher, da hättest du, das habe ich mir irgendwann überlegt, die Arbeit, die ich mache, da hätte ich früher wahrscheinlich ein Sekretariat gebraucht, exakt. ja, das Ganz mir klar. Rechnungen tippt, das mir den ganzen Schriftverkehr macht und so weiter. Deswegen haben sich ja auch Chefs, also ihr müsst jetzt immer die nur zuhören, müssen die Luft Anführungszeichen hören. Also es gab Chefs, die hatten halt keinen Computer auf dem Schreibtisch, weil sie eben gesagt haben, nee, das Ding bediene ich nicht selber. Ne? Also meine Frau hatte noch so einen Chef am Anfang ihrer Berufstätigkeit nach dem Studium. Und inzwischen machen wir halt diese ganzen Arbeiten, die vorher ein Schreibbüro oder eben Korrespondenz oder Buchhaltung oder. Also wir hätten wahrscheinlich zumindest irgendjemand gebraucht, der Empfang, Schrägstrich, definitiv. Telefon oder sowas macht. Ja, und das brauchen wir jetzt alles nicht mehr, weil es eben ein AB gibt, weil ich weiß, okay, wenn ich hier ins Büro komme und mein AB blinkt, dann kann ich halt gucken, Exakt. wer Ja. hat mal angerufen, ja? Oder du nimmst, oder das wird die Zukunft sein, du generierst eine künstliche, also stell dir vor, wir wären jetzt nicht in der Erwachsenenbildung, sondern wir würden Gemeinschaft T-Shirts produzieren, weil es unsere spezialisiert ist. Wir sagen, wir machen Batik-T-Shirts. Und dann programmierst du eine KI auf 100 Fragen, die kommen können am Telefon. Und dann wird die KI mit den Leuten in Zukunft reden oder du Ja. machst eine Kaltakquise. Ich Ich habe ja würde sowas, gerne. wer das mal nachschauen will. Ich habe sowas Ähnliches gebaut. Und zwar Oh. habe ich die Protokolle dieser How to AI und meiner anderen Ja. Gespräche genommen, beziehungsweise die Zusammenfassungen, habe die von einem Jahr in PDF geschmissen. Das hat mir eine Automatik gemacht, netterweise, und habe die einem GPT gegeben. Jetzt kann man Ja. sozusagen dieses GPT interviewen. Also wenn ihr auf OGOK geht und mal so auf die Posts schaut, die so zwischen Dezember 24 und Januar 25 gemacht wurden. Da findet ihr das, da findet ihr den Zugang dazu. Und dann kann man sozusagen das Blog interviewen, ja, und kann sagen, hey, was weißt du über Biocomputer, ja, Ja. und so weiter. Und dann habe ich das Ding aber so gepromptet, ich habe es als Akquisemaschine sozusagen missbraucht und habe gesagt, also indirekt oder als Leadmaschine, habe nämlich gesagt, ja, wenn der jetzt zu viel fragt, ja, oder ich habe eben gesagt, so nach 4, 5, 6 Fragen, soll das Ding sagen, du, also du hast so viele Fragen, du bist, das ist so kompliziert, ich glaube, du redest mal besser mit Oliver direkt. Perfekt. Ja. Und Okay. da, auf die Idee bin ich dann durchaus stolz, jetzt nicht zu sagen, ja, und dann könnt ihr das Ding dann, weil es bringt ja dann nichts, stundenlang das Blog zu befragen, sozusagen, sondern wahrscheinlich hat er dann irgendeine Frage, wo ich dann sagen kann, hey, red doch direkt mit dem oder buch mich oder mach irgendwas, ja. Es muss ja gar nicht sein, dass der dann was kaufen muss, in Anführungszeichen, sondern, ja, also das wäre, wahrscheinlich würde ich dem einfach die Preistabelle von den T-Shirts geben und die oft gestellten Fragen und würde sagen, und wenn einer das vierte Mal fragt, dann connecte den doch direkt mit einem Menschen. Ja, so, ich verbinde dich mal mit Rudi, der chattet jetzt mit dir, ja. Oder mit, keine Ahnung, Graziella. Wie Das auch muss ich mir auch mal immer. angucken. Ja, also das ist das eine, also so der erste Aspekt von dem, was du gesagt hast. Wir haben als Menschen, die Erwachsene aufschlauen, nennen wir mal so übergreifend beschrieben, haben wir immer wieder die Herausforderung, entweder Texte zusammenzufassen oder einen Überblick über irgendwas zu kriegen oder vielleicht irgendwas noch einfacher erklären zu lassen. Was ich aber auch spannend finde, und da habe ich noch mit viel zu wenigen Leuten drüber geredet und ich frage mich, ob du da Erfahrung gesammelt hast, ist, was man, ich glaube, man nennt das auch Ideation, also so nach dem Motto, wie komme ich eigentlich auf neue Ideen, beziehungsweise nennen wir es mal so, automatischer Textoutput, um nicht KI zu sagen, automatischer Textoutput als Kreativ-Sparringspartner. Kannst du da was zu Ja, sagen? Hast du da mal? ich weiß jetzt den Namen nicht auswendig. Ich muss mal graben und kann es dir gerne schicken. Ich habe tatsächlich zwei Tools bei einem Online-Seminar vorgestellt bekommen, wo es genau darum geht. Also man kann natürlich erstmal, das habe ich tatsächlich überlegt, ganz banal. Also ich habe irgendwann mal, ne, ich habe ja angefangen mit KI-Avataren so ein bisschen Content zu produzieren und habe mit der 113 oder mit Nora angefangen. Dann guckst du natürlich, was sind deine Sachen und dann schreibst du im Prinzip rein, was sind die Top-10-Themen zum Thema Deeskalation oder zum Ja, Thema genau. ist. Das ist eine Richtung, die faszinierend ist. Wo ich allerdings so ein bisschen gestoppt bin, ist, dass ich auch gefragt habe, was sind denn gerade so die Top 20 Themen auf der Welt, worüber am meisten gepostet wird? Und jetzt gestehe ich, da waren aber Themen dabei, wo du sagst, ich bin zu alt dafür, das ist nicht mehr meine Welt, weil da halt irgendwelche Sachen drin waren, wo ich mir dachte, nee, darüber möchte ich nichts erzählen. Koreanische Boybands. Ja, irgendwie sowas zum Beispiel. Und dann sagen die halt, was weiß ich, 2 Milliarden Tweets darum. Und dann denke ich mir, okay, habe ich nichts mit zu tun. Aber ich bin schon bei dir. Also ich nutze es schon, um mir, also, oder ich habe eine Idee. Also ich nutze es meistens so, dass ich ein Oberthema habe. Dass ich zum Beispiel jetzt sage, Oberthema wäre Selbstbehauptung für Menschen mit einer kognitiven Einschränkung. Gib mir mal Ideen. Oder ich sage für einen Content, ich würde gerne irgendwas über Notfallsachen machen, worüber reden die Leute dann? Ich wage zu behaupten, also was kommen bei mir für Gedanken hoch? Das eine ist natürlich der Versuch der Absicherung, interessiert es die Leute oder interessiert es die Leute nicht? Ja, im Endeffekt, wobei das natürlich auch immer so ein Versuchsballon ist. Aber es ist schon eine Hilfe, um dir aufzuzeigen, was gerade in bestimmten Ideen interessant ist. Also ich nutze das im Kleinen, das ist jetzt vielleicht nicht so kreativ, dass als du mir zum Beispiel Calendly vorgeschlagen hast, habe ich in so einem Tool gesagt, gibt es denn Alternativen dafür? Und dann kam raus, Calendly ist schon relativ hoch im Rennen gerade. Oder ich habe gesagt, mit welchem Programm kann ich denn am besten künstliche Intelligenz in Avatar erzeugen? So, und dann wurde mir Synthesia und HiGen und dann, glaube ich, noch ein drittes vorgeschlagen. Und so nutze ich die Sachen. Also zu gucken, was ist. Also das heißt, um deine Frage zu beantworten, ich nutze das schon für Brainstorming, entscheide dann aber letztendlich intuitiv und nicht nach dem Ranking. Also intuitiv, dass ich sage, finde ich irgendwie spannend oder baue das mit ein. Aber es ist schon lustig, weil das hat auch so ein bisschen dieses, ich informiere mich darüber, was gerade in der Welt von Interesse ist, ja, und gehe dann entsprechend mit rein. Und da gibt es einiges an Programmen, kann ich gerne später mal raussuchen, wenn du möchtest. Ja, also wir können das, wenn du mir das raussuchst, können wir das unter den Artikel im Blog Schrägstrich Ja, bei YouTube können gerne. wir das unterwerfen. Also Gerne. was ich total interessant finde, ich habe kürzlich ein Gespräch geführt mit jemand, ich würde den Namen mal vertraulich behandeln, weil der mir eben erzählte, dass ihm ein paar Kunden abgesprungen sind und er schier am Pleite gehen war mit Frau und, glaube ich, zwei kleinen Ja. Kindern und auch noch in der Schweiz, also wo das Geld noch schneller alle geht, wenn es alle ist. Und dann ist er zu ChatGPT gegangen und hat gesagt, sowas mache ich, ne? Und hat sich sozusagen coachen lassen, ja, von ChatGPT. Und ChatGPT hat gesagt, mach ein limitiertes Angebot. Du kannst irgendwie 10 Stunden Zugriff auf mich buchen für den Preis von, keine Ahnung, 2000 Franken, Ja. Vorkasse, bla bla bla. Ne? Und das hat er angeboten und hatte sofort X Buchungen und war gerettet. Ja? Und er Und hat das ist gesagt, ja auch manche legitim, Leute haben das, Oliver. glaube ich, auch gar nicht so gebucht im Ja. Sinne von, also hatte, glaube ich, noch ein Zeitlimit auf 2 Jahre oder so. Ja? Und manche Leute haben auch den Eindruck gehabt, die haben das gar nicht so sehr gebucht, weil sie das jetzt alles ausnutzen wollten, sondern einfach, weil sie ihn gut fanden oder so. Ja. Und ich habe mich jetzt noch nicht dazu. Ich habe schon auch mal überlegt, so was Ähnliches. Also ich habe auch was in meiner Backlist sozusagen, die ich aber noch nicht publiziert habe, wo ich so, dass wenn einer mich jetzt fragt, so kannst du mich ein Jahr lang betreuen, da würde ich auch sagen, hier 30 Stunden so und so viel Euro. Ja. Aber das fand ich also interessant, weil ich nicht unbedingt auf die Idee gekommen wäre, mich von dem Ding coachen zu lassen, ja? Ja, ich will es mal so sagen, Oliver. Guck mal, wir beide sind aufeinander getroffen und wir tauschen uns sehr intensiv aus. Das ist ja letztendlich nichts anderes als ein Brainstorming. Jeder gibt Ideen raus und dann denkt man sich, ah, das ist ja interessant. Also so wie du das zum Beispiel bei mir mit der verpflichtenden Schulung heute Morgen gesagt hast, auf jeden Fall. So, und von daher, also mein grundsätzliches Konzept, so habe ich es im BWL-Teil meines Studiums gelernt, ist natürlich, es gibt meistens eine Cash-Cow. Also es gibt Sachen, die werden immer gut gebucht. Das ist bei mir als Beispiel, also was an erster Stelle steht, sind Deeskalationstrainings. Das ist so der Faden, der mich seit vielen Jahren begleitet. Und dann probiere ich aus. Und sowas kommt meistens in einem Gespräch wie mit Menschen mit dir. Dass du sagst, sag mal, wie sieht's denn aus? Du bist doch Krankenpfleger, was ist mit Erste-Hilfe-Kursen? So, und dann machst du da eine Weiterbildung und guckst, dann habe ich das angeboten, wird nicht genommen, nehme ich es wieder aus dem Programm raus. Aber ich halte das für durchaus legitim. Du kannst ja auch bei ChatGPT Agenten erstellen für gewisse Aufgabengebieten und sagen, beschäftige dich damit und damit und sagen, ich habe eine gute Idee. Also das ist für mich letztendlich ein Brainstorming und eine Erweiterung, weil jetzt mal ganz ehrlich, du kannst ja auch genauso gut bei Google eingeben, Geschäftsideen für das und das Hintergrundwissen und ChatGPT Und verfeinert. irgendwer hat immer, also ich hätte jetzt zum Beispiel bei Calendly, da gebe ich halt einfach bei Google ein Calendly-Alternativen, ja, Ja. und dann haben 5 Leute einen Artikel geschrieben, wo sie immer dieselben drei und dann jeweils noch ein anderes Tool oder noch ein anderes Tool besprechen. Ja. Dann kann ich dann gucken, wenn die das vielleicht noch tabellarisch aufgelistet haben, ob es ein Free Tier gibt. Das ist bei mir immer der Killer. Wenn es kein Free Tier gibt, dann sage ich immer, das lohnt nicht meine Richtig. Zeit, weil ich muss ja dann rausfinden, ob ich das will. Dann muss ich es abbestellen und so weiter. Das ist mir schon zu doof. Aber wie auch immer. Wenn ich, dann kann ich relativ, also das ist so die klassische Herangehensweise. Also was ich jetzt an deiner Herangehensweise ein bisschen sensitiv fand, ist, dass du es eben benutzt wie eine Suchmaschine, ne? Beziehungsweise der Vorteil von dem, wie du es benutzt, ist natürlich, ist mir gerade auch eingefallen, dass dadurch, so wie du es benutzt, dann fasst der natürlich all die Artikel, auf die ich stoße, fasst der dann Exakt, zusammen. genau. Inwiefern das jetzt toll ist, dass man jetzt auf den Webseiten, wo das alles steht, die Ads natürlich nicht anguckt und so, das ist ein Thema, das müssen wir mal, Gesondert machen, also aber ich habe wer Lust hat, mit mir mal zu reden, ja. inwiefern diese KI-Geschichten auch auf der untersten Ebene der Blogger und so weiter, die Creativity Kreativitätsökonomie kaputt macht. Ja. Lass uns mal darüber reden. Also ich Können hatte wir ja machen. auch Wobei das schon. für mich der zweite Schritt ist, Ja. Oliver. Also ich habe bei ChatGPT eingestellt, dass er mir immer die Quellen angibt, Ah, von okay. was er recherchiert. So, und dann Okay. finde ich irgendwas Interessantes So. und denke mir, okay, das klingt nicht schlecht. Und Ja. dann klicke ich auf die Webseite, um die Sache zu vertiefen. Aber der erste Schritt und die Vorselektion, die findet für mich so statt. Du, sag mal, die Zeit rennt. Ich würde gerne noch einen letzten Genau, ja, super. abschließend ansprechen. Und zwar, wie nutze ich jetzt KI im Unterricht direkt? Oh ja. So, eine Sache, die ich tatsächlich sehr gerne nutze und die auch sehr positiv angenommen wird, ist, es gibt ein Programm, das ist jetzt nur ein Beispiel, das nennt sich AlphaView. Damit kann man anonymisierte Umfragen live eingeben. Also das heißt, was weiß ich zum Beispiel, wenn ich in der Pflege unterrichte zum Thema sexualisierte Gewalt oder zum Thema Übergriffe in der Pflege. Ist ein großes Thema, ist ein wichtiges Thema. Und jetzt kannst du davon ausgehen, wenn ich jetzt sagen würde, na, wer von Ihnen hat denn schon mal Erfahrung mit Übergriffigkeit gemacht? Dann ist die Hemmschwelle relativ hoch, was zu sagen. Das heißt, ich habe über AlphaView einen Fragebogen entwickelt, wo es genau darum geht, diese Dinge abzufragen. Und dann gehe ich im Unterricht über den Beamer, schmeiße ich das Laptop an, und bringe das hin und sage, so Leute, und jetzt stimmt mal anonymisiert ab. So, und dann kriegst du plötzlich ein ganz, ganz anderes Bild. Oder auch, ich war mal bei einem großen Konzern, wo die Leute gesagt haben, sie haben Schwierigkeiten mit dem Vorgesetzten. Und dann war eine Abstimmung und der Vorgesetzte saß so mit hinten drin. Und dann waren natürlich alle super zufrieden mit seiner Arbeit. Und der meinte, was wollen die denn von mir? Und dann habe ich zu ihm gesagt, warten Sie mal, ich erstelle eine Anfrage über AlphaView. Sie können sich gerne hinten reinsetzen. Aber jetzt stimmen die 200 Leute, stimmen jetzt ab, ohne dass sie es mitkriegen. Und dann hat sich das Ergebnis komplett gedreht. Und dann waren ganz viele negative Aspekte, wo man mit reingehen kann. Also das heißt, ein Beispiel, anonymisiert im Unterricht zu arbeiten, halte ich für eine tolle Möglichkeit, sofern die Leute sich ein ganz kleines bisschen damit auskennen. Genau, das ist jetzt aber rein Tech-Einsatz, hat jetzt mit KI an sich Nee, nichts. das stimmt. Also vielleicht die Erstellung davon, dass ich mir helfen lasse, vielleicht bei dem Content, aber das ist richtig. Ne. Es ist keine klassische KI, die ich im Unterricht mit einsetze. Was Ne. ich gerade als Versuchsballon starte, um zu gucken, wie es im Unterricht angenommen wird, ist, wir sprachen ja so ein bisschen, ich fummel gerade seit einiger Zeit an Avataren rum, an KI-Avataren rum. Bin jetzt an dem Punkt, wo ich den Tag bei einer Firma war, die professionell Videoaufnahmen dreht, die mich in 4K, keine Ahnung, welchem Format aufgenommen hat. Und inwieweit, also ich bin ja relativ häufig eine One-Man-Show. Und wenn ich jetzt gewisse Inhalte vermittle, möchte ich ausprobieren, wenn ich jetzt zum Beispiel Möglichkeiten und Grenzen der gewaltfreien Kommunikation als Beispiel, daraus ein zweiminütiges KI-Avatar-generiertes Video zu erstellen und das den Leuten vorzustellen, entweder mit mir selbst oder mit anderen Leuten, um zu gucken, wird sowas angenommen? Also ist der Effekt so, wie du und ich unterrichten vorne? Dann ist ja auch die Abwechslung cool, ne? Dann sagen die cool, dass mal jemand anders redet. So ähnlich wie ich auch mal ein Video einspiele zu irgendeinem gewissen Thema, möchte ich herausfinden, wie nehmen die Leute es an, wenn man ihnen vorgefertigte KI-Videos in so einer Geschichte, also im Unterricht selber Also präsentiert. didaktisch würde man sagen, Medienwechsel, ne? Exakt. So. Ja. Und dafür eine KI zu nutzen, das fällt mir spontan ein. Oder die Also Erst was mir jetzt einfiele, wäre sowas Ähnliches zu machen, wie ich mit dem Blog gemacht habe, dass ich meine ganzen Schulungsunterlagen oder Artikel zu einem Thema, sagen wir mal, LinkedIn nehme, ja, also Ja. alles, was ich über LinkedIn geschrieben und gesagt und sonst was habe. Ich kann ja die ganzen Videos auch da liegen ja bei YouTube die Skripte da, was ich da gesagt habe. Dass ich das in einen Teil schmeiße oder, also ich habe Leute schon geschult, aber wenn die danach noch Fragen haben, vielleicht auch zu was, was ich dort gar nicht thematisiert habe, worüber ich irgendwann mal aber was erzählt habe, Ja. dass sie dann sozusagen eine Kopie sozusagen von meinem Hirn haben. Mein erstes Blog hieß Brain Map, ja, weil genau mit diesem Hintergrund, dass ich sage, wenn ich alles, was ich denke, da reinschreibe, dann kann irgendwann jemand daraus mein Gehirn rekonstruieren. Das Ja. war so eine Science-Fiction-Idee, ja, die inzwischen eigentlich wie soll man sagen, unheimlich real geworden ist. Aber dann könnte ich mit meinen ganzen Schulungsunterlagen und Zusatzunterlagen könnte ich sozusagen eine Kopie schaffen, zu der jemand Zugang hat, der bei mir schon geschult worden ist. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich dadurch überflüssig mache. Und dann kann der da Fragen stellen. Und dann kann man immer ja noch machen, dass wenn er die dritte Frage stellt, dass man dann sagt, möchtest du Musst. mal noch eine halbe Stunde mit Oliver quatschen? Aber erklär mir mal ganz kurz bitte den Unterschied, naiv gefragt. Also ich habe auch Schulungsunterlagen, die ich im Nachhinein immer zur Verfügung stelle. Die werden dann aber einfach nur verschickt. Das heißt, du würdest es dann interaktiv generieren, dass die Leute dann eine Frage stellen können, oder wie stelle ich mir das vor? Genau, also man kann es ja so oder so machen. Also, oder man kann ja das eine tun und das andere nicht lassen. Da bin ich eh ein großer Fan von, ja, zu sagen, guck, da hast du das PDF und so, das wissen wir doch alles, was die Leute mit Schulungsunterlagen machen. Entschuldige bitte. Ja, ich Ja, weiß also nichts. außer den Kollegen, die dann ihre eigene Schulung draus bauen, also das soll es ja auch Gerüchte halber geben. Ja. Aber wenn ich dann sage, so, du hast jetzt bei mir einen Kurs gebucht und was du noch kriegst, ist ein Chatzugang zu allen meinen aktuellen und zukünftigen Materialien zu dem Thema, wo Mit du welchem jederzeit Programm machst du das? da kannst du einfach ein GPT machen. Also einfach mit ChatGPT, mit der Bezahlversion, kannst Ja. du praktisch einem Bot kannst du tonnenweise Dokumente geben. Ich Und weiß dann nicht. gebe ich dir den Link. Das heißt, ich hab für irgendwelche Genau, Themen dann habe gibst ich du den. den anderen den Link oder also vielleicht müsste man mal schauen, ob man so eine Art Zwischenlink generiert, wo das dann war, ja, selbst wenn es weiterleitet, nützt es ja nichts. Also rein theoretisch könnten die natürlich den Link dann im ganzen Internet verteilen. Aber Ja gut, aber du siehst ja die ist ja auch Zugriffszahlen. so, ich Das heißt, du glaube. kannst als, Entschuldigung, immer dazwischen plappern, Ja, das ja, heißt, ja. ich hab zwei oder drei von so Sachen schon mal bekommen. Das Ja. heißt, ich erstelle quasi einen speziellen Bot und fütter diesen Genau. Bot zum Thema Selbstverteidigungstechniken Ja. als Beispiel. Und dann können die da ihre, dann gibt es eine Auflistung von Themen und die können sie erfragen und ich fütter die sukzessive. Genau. Also im Endeffekt ist dieser Bot in Anführungszeichen, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ich habe mich da auch noch nicht 200% mit befasst. Also erstens ist es nur für die Leute zugänglich, die dafür zahlen. Und ich glaube, sogar rein theoretisch ist es sogar so, dass du da mache ich jetzt total falsch liegen, bitte kommentiert bei YouTube oder im Blog. Rein theoretisch ist es, glaube ich, sogar so, dass du sozusagen von diesen Nutzungsgebühren was abkriegst, wenn die dein Ding nutzen. Aber, also insofern könnte man es auch frei verteilen. Und was du aber machst, du schreibst ein bisschen komplexeres Prompt und da habe ich jetzt lernen müssen, da hat mir jemand den Tipp gegeben, du musst dann in den Prompt auch sogenannte Guardrails reinschreiben. Also du musst zum Beispiel sagen, erzeuge keine Bilder oder fokussiere dich bitte nur auf die Materialien, die du hier hast. Also ich habe zum Beispiel gesagt, bei diesem Blog-PDF, ja, habe ich gesagt, bitte fokussiere dich ausschließlich auf das, was in diesem PDF steht. Sobald ein Thema angesprochen wird, was hier nicht vorkommt, sag bitte, dass du darüber nichts weißt und dass das in deinen Materialien nicht vorkommt und so weiter und so fort. Weil sonst kann es natürlich passieren, dass das Ding irgendwas erfindet. Und im schlimmsten Fall, wenn einer den besseren Anwalt hat als du, dann bist du gedingst, ja. Dann Also hast das du ein ist, Problem. Oliver, das ist Aber total spannend. das ist doch eigentlich eine spannende Geschichte, was man eben machen kann. Also was einerseits ein Mehrwert ist von dem, was du anbietest, aber andererseits könnte es auch eine Promo sein für das, was du tust, weil du kannst ja Richtig. immer sagen nach drei, vier Fragen, hey, Sagt er, by the way, das ist ja total ja. spannend, dass du dich interessierst, aber kontaktiere doch mal den Oliver unter der Nummer so Ja, und so, oder du ja. findest hier noch mehr in der Mail. Und wusstest du übrigens, dass man so einen Kurs auch bei Oliver buchen kann? Das Genau, kannst du hier. oder sag, wenn du Kursteilnehmer bei Oliver warst, kannst du ihn jetzt kostenlos buchen. Wenn du noch nicht Kursteilnehmer warst, kannst du ihn hier kostenpflichtig buchen. Why Also not? es ist vor allem deswegen spannend, weil, also ich bin schon bei dir. Diese PDF-Geschichten und die weiterversenden, also die Leute sind immer ganz heiß im Unterricht, dass sie Ja. sagen, schick mir die Schulungsunterlagen. Aber Ja. ich habe, also ich biete das über meine Webseite zum Download an, verschlüsselt, und ich habe natürlich, ich sehe ja die Zugriffszahlen. Ja. Und wenn du dann im Prinzip 40 Leute hast, die gesagt haben, geschrien haben, schick's mir, und es leihen sich drei runter. Aber das Coole ist ja, der Die GPT schicke ich nutzt dann immer. intern rum Ja, das an wäre cool. Gut, das kann natürlich, alle. gut, das kann, ja, genau, so sagen sie es zumindest. Aber das Coole ist natürlich, jeder nutzt ja inzwischen, oder fast jeder nutzt ChatGPT. Und wenn du deinen Kunden Ja. einen eigenen Kanal oder einen eigenen Bot bei ChatGPT zu Ja. deinen Themen anbietest, Ja. Siehst du, alleine das Also ist das jetzt. weiß ich jetzt noch nicht, ob du das so machen kannst, dass da nur die draufkommen. Nee, Ja, das nicht. Aber du kannst den Link eine Frage entsprechend der Zeit. weitergeben. Aber ich habe hier sowas, warte mal, wie heißt das bei mir als Beispiel? Ich habe hier einmal so ein AI-Reporter, bin ich mit drin. Oder Eve nennt sich eine Sache, wo die Sachen mit drin sind. Von Leuten. Genau, das ist dann persönlich für Content Creator. Genau, hier ist das ist zum Beispiel genau das, was ich dir, wo du gesagt hast, worüber wir gerade sprachen, das ist. Wie peinlich. Das ist zum Beispiel das, was du nachdem mich gefragt hast. Also eine Möglichkeit ist hier ein persönlicher Assistent für Content Creator, die virale Inhalte erstellen möchten. Und jetzt probieren wir Ganz das mal toll. ganz kurz So, auf. Ich schicke jetzt dir habe das ich mal auch kurz. ein Problem. In 2 Minuten ist nämlich mein nächster Call, Ui. auch wenn ihr das jetzt alles irgendwann Ui. anguckt, aber wir sind hier. Ja, den könntest du mir auch nochmal Habe separat ich dir schicken. gerade in der, habe ich dir gerade Ja, im Chat genau, geschickt? warte. Ja, Genau. genau. Da kannst du ja mal noch als letztes vielleicht gucken, ob du Versuche da ich dann einfach so mal. reinkommst. Genau. Das kann man mal schauen, aber ich komme da mal schauen. Da war, das ist wahrscheinlich wirklich immer. Also bei mir, du hast auch die Bezahlversion Natürlich. von ChatGPT? Ja, also Yves, ja, da komme ich hin. Vielleicht. Genau. Und das wäre ja quasi das, worüber wir gerade gesprochen haben. Und das wäre Ich habe jetzt mit. aber noch, das machen wir zum Abschluss, ich habe einen Business Cringe Generator. Und jetzt sagen wir KI-Schulung für Erwachsenenbildung. Ja, so. Und dann mal gucken, was der KI Cringe, Business Cringe Generator sagt. Okay, der möchte mit irgendwas reden, mit was anderem. So, cooles Thema. Also was Humorvolles. So, ob ich einen Post will oder was Humorvolles. Und dann sagt er, zulassen. Fünf Dinge, die ich über KI-Schulung gelernt habe, nachdem mein Teilnehmer den Kaffee für eine smarte Maschine hielt. Letzte Woche war ich bei einer KI-Schulung zur Erwachsenenbildung und ein Teilnehmer dachte ernsthaft, unsere Kaffeemaschine sei intelligent. Das hat mich nicht nur zum Lachen gebracht, sondern mir auch ein paar Insights über den Umgang mit KI in der Weiterbildung gegeben. Was habe ich gelernt? Und ihr werdet es nie erfahren, weil es ist okay. So, liebe Leute, also einerseits Marc, vielen, vielen Dank. Und wir müssen das viel häufiger machen. Zweitens, liebe Leute, lebt lange und in Frieden. Möge der Saft mit euch sein. Bye bye. Live long and prosper. Bye bye. Have a nice one. Bye.